downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zur ersten Folge von From Downtown, eurem neuen NBA und Basketball-Podcast. Ich bin Marius. Ich bin Phil. Herzlich willkommen. Und in den kommenden Wochen wollen wir euch ein bisschen auf dem Laufenden halten, was sich in der Offseason so getan hat, bis die Saison dann losgeht. Es sind noch 6 Wochen bis zum 28. Oktober. Und insofern macht Sinn, dass wir uns um die 6 Divisions kümmern und jede Woche kriegt ihr von uns eine Division serviert. Wir reden darüber, was sich geändert hat und was unsere Predictions sind. Genau, ja, erstmal, wir freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt und reinhört. Wir dachten, haben uns letztes Mal mal eine Überlegung gemacht, dass es mal cool wäre, irgendwie selber einen Basketball-Podcast zu machen. Es gibt in Deutschland momentan nur einen, soweit wir wissen, von André Vogt von der Five. Und dachten, dass es mal schön wäre, wenn wir auch ein bisschen über Basketball quatschen und vielleicht auch Feedback von euch einbinden. Insofern freuen wir uns, dass ihr über unsere Homepage oder die Facebook-Page zu uns gefunden habt. Genau. Wollen wir direkt starten mit dem ersten Team? Ja, let's go. Also als erstes haben wir uns die Central Division vorgenommen im Osten. Das heißt, die Teams mal durchgerattert: Chicago, Cleveland, Detroit, Milwaukee, Indiana. Wir fangen an mit den Bulls. Genau. Wir machen es nach alphabetischer Reihenfolge. Also erst Chicago, dann Cleveland, Detroit, Indiana und zuletzt Milwaukee. Ja, Central musste natürlich bei den News um LeBron James als erstes dran sein. Da gibt es sicher einige Sachen zu besprechen. Wir fangen aber erstmal bei den Bulls an. Die Bulls letztes Jahr natürlich sehr ersatzgeschwächt. Derrick Rose wieder mal, muss man leider sagen, verletzt. Großteil der Saison verpasst. Hatten trotzdem einen super Record von 48-34. Sind dann aber in der ersten Runde gegen Washington ausgeschieden. Und da sind wir ja im Prinzip auch schon im Recap drin. Der Verletzungsflug geht weiter. Derrick Rose wieder mal verletzt. Mussten umdisponieren, haben das auch ganz gut geschafft mit Veteranen dann auf der Eins. Aber vor allem damit, dass Thibs, ich glaube, alle Starter ungefähr 40 Minuten hat spielen lassen. Das hat man dann auch gesehen. Denen hat die Puste gefehlt. Gerade Butler sah am Ende der Saison aus, als wäre jeden Tag Marathon gelaufen. Ja. Deng wurde getradet, das ist auch bei Joakim Noah und anderen nicht wirklich gut angekommen. Also es gab einige Umständlichkeiten auch zwischen Thibs, also dem Coach Thibodeau und dem Ownership. Da wird sich jetzt noch zeigen, ob da das Tischtuch zerbrochen ist oder zerrissen ist. Das hat sich auch so ein bisschen fortgesetzt, ne? In der Sache, in der Free Agency, als es darum ging, ob die Bulls Carmelo kriegen oder nicht. Da hat man Rose ja intern auch vorgeworfen, dass er sich nicht genug bemüht hätte und. Genau. Mal gucken, wie das jetzt wird, wenn er wieder dabei ist. Ja, und da sind wir auch schon in der Offseason drin. Wie fandest du die Offseason von den Bulls? Wärst du zufrieden, wenn du ein Fan wärst? Also ich glaube, primär ging es ja darum, eine zweite oder dritte Scoring-Option zu finden, halt, weil man auch nicht ganz genau weiß, ob Rose jetzt nächstes Jahr richtig am Start ist oder nicht. Klar, Melo haben sie nicht gekriegt. Ich glaube, Melo wäre der beste Fit tatsächlich für das Team gewesen, aber ich glaube, mit Gasol haben sie auf jeden Fall jemanden, der diese Rolle auf jeden Fall spielen kann. Ich bin ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt, wie die Big Man Rotation bei den Jungs dann aussehen wird, weil Taj, Noah und auch Mirotić, den sie neu dazugekriegt haben, werden auf jeden Fall alle ihre Minuten wollen und ich glaube, das ja, verlangt Thibodeau auf jeden Fall einiges ab, dass man da zuguckt, dass sowohl die Defense, was nicht Paus Ultra-Stärke ist, drunter leidet, aber dass auch halt die Minuten gerecht verteilt werden. Ansonsten Aaron Brooks haben sie als Backup für Derrick Rose dazu geholt, finde ich in Ordnung. McDermott ist dazu gekommen, wie gesagt, Mirotić. Abgegeben haben sie eigentlich als Major nur Busa. Ja, weil der Amnesty. Genau, weil sie bei dem die Amnesty Clause gezogen haben. Den hat haben die Lakers sich dann gepickt. Einen von 6 Power Forwards, den sie sich geholt haben. Ganz genau. Ja, und ich glaube, diese Rolle oder das, was Busa jetzt an Scoring für die Bulls letztes Jahr war, das kann Pau Gasol ganz gut ausfüllen. Ja, vor allem passt er halt noch viel besser ins Spielkonzept am High Post, die Bigs laufen zu lassen, die Bälle verteilen zu lassen. Das hilft natürlich Derrick Rose auch nicht, immer den Ball in der Hand haben zu müssen in der Offense. Da wird sich zeigen, ob er damit auch vertraut sein wird. Er ist ja nicht unbedingt als Shooter bekannt, aber der Frontcourt ist zwar ziemlich stacked, so wie die Amis sagen, sehr viel tiefer. Mhm. Der Backcourt allerdings nicht unbedingt. Was hältst du davon, dass Deng nicht ersetzt worden ist? Es kommt so ein bisschen auf die Rollenverteilung bei den Jungs an. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Offense tatsächlich von Butler zu erwarten ist. Es geht ja das Gerücht rum, dass Ray Allen die Bulls noch in Erwägung zieht, falls er die Saison nochmal zurückkommt. Ich glaube, das wäre für einen Playoff-Run in der Tiefe für den Backcourt auf jeden Fall keine schlechte Geschichte. Ich bin gespannt, wie sich Tony Snell entwickelt, was der für eine Rolle spielen wird. Aaron Brooks wird wahrscheinlich am Anfang ein paar mehr Minuten kriegen, bis sich Derrick Rose richtig eingegroovt hat. Mal gucken, ich glaube, das Markenzeichen oder die größte Stärke wird auf jeden Fall der Frontcourt, und dann kommt es halt auch ein bisschen drauf an, wie du gerade sagtest, wie die das High Post spielen, inwieweit Noah oder Pau mit in den Spielaufbau mit einbezogen werden und halt auch gerade am Anfang so ein bisschen die Verantwortung von Rose Schultern nehmen. Ne? Also ich glaube, der Junge hat was, wie lange? 2 Jahre fast keinen richtigen Basketball gespielt, jetzt mal die WM außen vor gelassen. Ich glaube, 20, 30 Spiele musst du dem schon geben, bis er wieder drin ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es gibt da schon einige Fragezeichen. Der Rookie, Doug McDermott, für mich ein bisschen eine Kopie, wie Mike Dunleavy, kann schießen, ist groß. Ja. Muss man gucken, wie der sich entwickelt, ob der überhaupt schon Spielzeit sieht. Heinrich habe ich vergessen, den haben sie wieder gesigned. Ne? Ja. Thibs ist ja nicht unbedingt bekannt, so gerne tief in die Rotation einzudringen. Ich weiß nicht genau, Tony Snell, der wird sicherlich jemand sein, auf den man ein Auge werfen soll. Ist auch ehrlich gesagt mein Player to watch. Ich habe mir auch aufgeschrieben, wir wissen auch nicht wirklich, wer Tony Snell wirklich ist. Sieht ein bisschen danach aus wie ein Klon von Butler. Ist groß, lange Arme, kann gute Defense spielen, keinen wirklich guten Schuss bisher. Jedenfalls nicht gezeigt, dass er den jeden Tag an den Mann bringen kann. Da wird sich zeigen, wie viel Minuten er wirklich sehen wird, gerade wenn man vielleicht ein paar Verletzungen mit einrechnen muss bei denen. Ja, ganz genau. Wen hast du auf der Uhr? Ja, klassisch natürlich die Rose. Ne? Ich bin echt gespannt, wie der Junge zurückkommt. Ich meine, bei der Weltmeisterschaft hat er einige Aktionen gezeigt, wo ich dachte, das ist genau das explosive Verhalten, was ich mir wieder von ihm wünsche. Dann hat er aber zwischenzeitlich, glaube ich, 28% aus dem Feld geschossen. Ja. Und jetzt nicht nur irgendwelche Midrange-Jumper, sonst irgendwas, halt auch die Sachen, wo er zum Korb gezogen ist, die haben halt alle noch nicht so gepasst wie sonst. Wie gesagt, ich glaube, das braucht ein bisschen, auf wen ich sonst gespannt bin, weil es ein bisschen ähnlich ist wie bei dir mit Snell, dass man nicht so richtig weiß, was man von dem zu erwarten hat, ist Mirotić. Ich bin mal gespannt, wie er in die Rotation passt. Ja. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Ich glaube gerade, dass er von dem Pau Gasol ziemlich profitieren kann, auch von seinen Spielanlagen her. Aber man muss natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, gerade die Euroball-Lovers unter euch, die sich immer viel davon versprechen, wenn große Talente über den Teich kommen. Man hat das gesehen mit Teletovic bei den Nets, dass oftmals wenig Minuten für diese Spiele übrig sind. Und man fragt sich, wieso das der Fall ist. Die sind doch so talentiert. Wieso lässt er die nicht mehr spielen? Die Spielsysteme unterscheiden sich natürlich sehr stark. Und gerade auch die Bulls spielen dann natürlich einen sehr fundamentalen Basketball. Mal schauen, ob er von Tipps tatsächlich eine Chance bekommt, die er auf jeden Fall verdienen würde vom Skills. Vor allem super defense-orientiert, ne? Ich glaube, da muss er sich echt also nochmal anpassen, weil das Training-Camp unter Tipps ist, glaube ich, somit das Härteste, was du in dem NBA machen kannst. Insofern bin ich mal gespannt, wie der Junge sich da durchsetzt. Aber ich habe Bock auf den. So, ich verspreche mir ein bisschen von dieser 4-Mann-Big-Man-Rotation, verspreche ich mir eigentlich ziemlich viel, muss ich sagen. Ja, in meinen Notizen steht auch noch ein Punkt, da ist einfach ein Herz und Joakim Noah. Da haben wir jetzt kaum drüber gesprochen, über den Jungen. Was soll man sagen? Er ist einfach wirklich schön anzusehen. Mehr Liebe und Herz für den Sport und für seinen Verein. Das geht, glaube ich, nicht. Man möchte immer nur hoffen, ihn in den Playoffs zu sehen und zu gucken, wie er sich den Arsch abreißt. Ja. Gut, ich glaube, wir sind soweit durch mit den Bulls. Was denkst du von Wins, Losses? Also wir haben letztes Jahr hatten wir 48-34. Ich mache meine Prediction mal unter der Annahme, dass alle so fit bleiben, wie ich hoffe, dass sie alle fit bleiben. Das ganze Ding sieht natürlich anders aus, wenn Rose sich wieder die Knie zerfetzt oder was weiß ich, was passiert. Unter der Annahme, dass alle fit bleiben, glaube ich, sind die Bulls das stärkste Team im Osten. Insofern gebe ich den 61-21. Ja, stark. Das wären 13 Spiele mehr als in der letzten Saison, wo man aber auch schon gesehen hat, dass sie trotz Ausfällen ein sehr, sehr hohes Niveau halten können im Basketball. Ich habe sie bei 58-24. Mhm. Ich glaube, dass sie am Ende der Saison ein paar Leute schonen werden müssen. Ja, das kann gut sein. Ja. Die Saison ist lang, mal sehen. Ich denke aber, dass sie Favorit auf den Titel im Osten auf jeden Fall sind, ja, auf den ersten Platz. Und wie du schon sagst, ich glaube, wenn du letzte Saison ohne Rose und ohne Gasol, der jetzt mit dazugekommen ist, 48 Siege auf die Platte legst, dann glaube ich, dass 13, also dass Rose und Pau Gasol den Unterschied von 13 Spielen schon machen kann. Ja. Cool. Gucken wir mal. Schön, Team 2. Ja, wir müssen auch die Wette machen. Wir haben uns Challenge überlegt. Geht es darum, dass jeder von uns dem anderen versucht, eine Wette schmackhaft zu machen, die mit dem Team in Bezug steht. Und das werden wir auch auf unserer Homepage aufschreiben, wie der Stand der Dinge ist während der Saison, wie viel Biere wir uns schulden, weil für jede Wette, die man gewinnt oder verliert, schuldet man dem anderen Bier. Oder bekommt eins, je nachdem, wie es ausgeht. Also, was hast du dir überlegt für die Bulls? Ich biete dir an, Derrick Rose plus 22 Points per Game, also over 22 Points per Game plus 6 Assists. Das heißt, du sagst, dass er das auf jeden Fall hinlegt. Und dass er das auf jeden Fall hinlegt, wenn du sagst, das ist nicht so. Also ich, zum ersten Halbjahr. Ich sehe ihn ziemlich stark, insofern nehme ich die Wette sozusagen nicht an. Ja. Ich glaube, dass Derrick Rose tatsächlich ziemlich einschlagen wird, wieder 6 Assists sind auf jeden Fall drin, der hat gute Schützen um sich herum und ich glaube daran, dass er eine Bombensaison hinlegen wird. Meine Wette, die ich dir schmackhaft machen möchte, gerade als Die Hard Knicks Fan, ich sage, dass Joakim Noah mehr Assists liefern wird als Melo diese Saison. Man weiß, dass Noah sehr, sehr gerne passt, hat vor allem im April letzten Jahres, hab das mal geguckt, 7 Assists geaveraged, was natürlich sehr, sehr viel ist. Als Rose allerdings, Doubles noch dabei, ne? Genau, als ja. Rose da war noch, in den ersten beiden Monaten, waren es allerdings nur um die 2,8. Zum Vergleich, Melo hat letztes Jahr 3,1 die ganze Saison gespielt. Ja, die Wette nehme ich an. Ich glaube, ich glaube, es kann ein knappes Ding werden, aber ich glaube, mit der Triangle Offense in New York wird Melo auf jeden Fall gezwungen sein, den Ball öfter weiterlaufen zu lassen. Ja. Mit der Option, wie du gerade gesagt hast, in Chicago, dass Rose wieder dabei ist, werden die Stats von Noah ein bisschen runtergehen. Ich glaube, das wird sich die Waage halten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Melo vielleicht, aber da kommen wir dann in der nächsten Preview vielleicht nochmal zu, 3-4 Punkte weniger Average und die Assists um den entsprechenden Faktor hochgehen. Okay, die das ist das erste Bier für mich. Die schlage ich an, ja, das sehen wir dann. Team 2. Cleveland, ich glaube, da war am meisten los diesen Sommer, ne? Definitiv. Ihr werdet alle von den Signings Wind bekommen haben. Wir lesen sie nochmal einmal kurz runter. Also die drei Major Signings, LeBron, klar, zurück nach Hause gegangen. Durch den Pick, den sie mit Wiggins hatten im Trade mit Minnesota, dann Love gekriegt und zum Schluss Shawn Marion. Fürs Shooting Mike Miller zurück nach, was heißt zurück nach Cleveland, aber zurück zu LeBron und Brandon Hayward unterm Korb. Insofern wahrscheinlich das Team mit den dicksten Signings dieses Jahr. Den Max-Vertrag hatten sie Kyrie schon vorher gegeben, bevor das ganze Geraffel um LeBron losgegangen ist. Insofern vielleicht noch kurz zu den Abgängen. Im Vorfeld schon, um ein bisschen Cap-Space zu klären, wurde Jerry Jack weggeschickt. Anthony Bennett im Paket mit Wiggins, eben wie ich gesagt habe, nach Minnesota. Pick. Ja. Genau, Spencer Horst ist zu den Clippers gegangen und Tyler Zeller und Alonzo Gee eben auch von der Gehaltsliste runter. Genau. Ja, letztes Jahr Record, ich glaube, ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir für dieses Jahr predikten, 33-49. Ja. Zehnter Platz im Osten. Zehnter Platz im Osten, ganz genau. Ich glaube, am Ende waren es tatsächlich 3-4 oder was Spiele, die gereicht hätten, um sie noch in die Playoffs zu katapultieren. Was eine Katastrophe ist, natürlich. Ja, ja klar, ich meine, in dem schlechten Osten ist ja kein Wunder. Ja, das wird dieses Jahr ein bisschen anders aussehen. Das, worüber ich mir bei Cleveland ein bisschen Sorgen mache, ich glaube, gerade auch durch den neuen Coach, den wir gerade noch nicht erwähnt haben, der halt so als Offensivpapst gilt, glaube ich, werden die mit ihrem Kader gezwungen sein, Running Gun zu spielen. Du hast es in der Offseason gesehen oder ihr habt es in der Offseason gesehen, LeBron hat, glaube ich, irgendwie 15 Kilo abgenommen. Ich glaube, vorbereitend darauf, dass es halt ein verdammt schnelles Spiel wird. Wir alle kennen die Outlet-Pässe von Love aus dem letzten Jahr. Wenn die Pässe in Zukunft bei Waiters, James oder Irving landen, dann werden mit Sicherheit viele Angriffe dabei sein, die unter 5 Sekunden dauern. Insofern bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Ich glaube, die werden mit den heißen Scoring Average aller Teams in der NBA haben. Das Ding halt, was aber am Ende mitentscheidend sein wird, ist die Defense. Und da sehe ich ehrlich gesagt, außer LeBron und Sean Marion, keinen, der da so ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen kann. Wir haben es beim FIBA World Cup jetzt gesehen, dass teilweise auch gegen europäische Point Guards oder internationale Point Guards Kyrie schon Probleme hat, das Pick and Roll zu verteidigen, seinen eigenen Mann zu verteidigen. Genau das Gleiche wirft man Kevin Love auch vor, ne, dass Team Defense nicht seine Stärke ist und wenn er dann gegen andere Bigs verteidigen muss, was er bei Cleveland auf jeden Fall muss, weil ganz ehrlich, wen hast du? Brandon Haywood, LeBron mit 20 Kilo weniger verteidigt keinen Power Forward mehr. Berger. Oder sollte er nicht? Genau, und Berger hat 40 Spiele letztes Jahr gemacht. Ja, ist halt ein großes Fragezeichen hinter Berger. Also ich glaube, dass wir alle wissen, dass er ein super Verteidiger ist, gerade was Team-Verteidigung oder auch Pick-and-Roll-Defense betrifft. Glaube ich, ist er da einer der stärksten. Aber wie viele Spiele kann er machen? Das ist halt die Frage. Und sobald ein, zwei der wichtigen Spiele ausfallen, wird es natürlich sehr eng in der Rotation bei Cleveland. Und da steht einiges an Fragezeichen hinter. Ich bin wirklich sehr gespannt, auch wie sie spielen. In den ersten Jahren der Big Three in Miami ging es viel um Turnovers und Fastbreak. Kevin Love ist jetzt nicht unbedingt der Fastbreak-Spieler, da wird er viel mit Kyrie machen müssen. LeBron wird sich zeigen, sie haben nicht unbedingt so junge oder spritzige Spieler, auch nicht in der Tiefe. Tristan Thompson ist sicherlich auch ein Fragezeichen, was kann er bringen, gerade wenn Verletzungen reinkommen, da bin ich mal gespannt. Ich bin überhaupt mal gespannt, ob der die Saison tatsächlich anfangen wird bei Cleveland oder ob er nicht genutzt wird, um noch irgendeinen Big Man zu kriegen. Weil das, was sie aktuell auf der 5 haben oder auf der 4, das reicht mir ehrlich gesagt noch nicht, um da wirklich weit. Ja, ich bin ehrlich gesagt gespannt darauf, wie sie wirklich auch im Backcourt aufgestellt sein werden. Also Dion Waiters, ich bin kein großer Fan, das weißt du. Wie wird er sich einfügen in das Teamgefüge? Wie wird er ohne Ball spielen, kann er sich bewegen, sich die freien Dreier holen, die man von Mike Miller auf jeden Fall erwarten kann. Aber da ist ein Fragezeichen hinter der Gesundheit. Wie viel spielt er wirklich? Der hat schon letztes Jahr bei Miami eigentlich nur bis zu den Playoffs gewartet. Da muss Dion Waiters eine Schippe drauflegen, auch was Chemistry-Issues betrifft. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn es nicht laufen wird, ein paar Spiele, gerade zu Beginn der Saison, dann könnte das auf jeden Fall ein Problem sein. Und ich glaube auch, dass dann der Owner nicht warten wird, vielleicht sogar die Reißlinie zu ziehen und Dion Waiters zu traden. Kann gut sein. Ja, ich habe ja gerade eigentlich Chicago fast Ray Ray angedichtet, ist aber natürlich auch immer noch im Gespräch, aber nicht nach Cleveland kommt. Insofern, wenn das der Fall sein sollte, kann ich mir auch gut vorstellen, dass Waiters in der Crunch-Time im vierten Viertel sowieso nichts verloren hat und dann Ray Allen auf dem Platz stehen würde, falls er nach Cleveland geht, aber das müssen wir mal gucken. Ja, also die andere Storyline, was halt auch viele über LeBron in den letzten Jahren immer schon gesagt hat, er hat halt noch nie mit einem Ball-Dominant Point Guard gespielt und das ist jetzt wirklich das erste Mal. Ich glaube, er als klarer Leader des Teams wird da nicht so viele Einschränkungen machen müssen, aber ich glaube, für Kyrie wird es halt nochmal eine andere Aufgabe. LeBron wird oft den Ball bringen, das hat er in Miami gemacht, das hat er vorher in Cleveland auch schon gemacht. Und Kyrie muss halt gucken, dass er sich ins System einfügt. Ne? Also ja, aber ich glaube, es wird leichter als in Miami, weil damals Wade kann und konnte nie schießen, wirklich, und hat nie wirklich das Feld breit gemacht. Kyrie ist da anders, also der trifft den Dreier im Catch-and-Shoot, der braucht nicht unbedingt den Ball, der will ihn zwar, gerade wegen der ganzen schönen Dribble-Moves, die er ansetzen kann, aber ich glaube, dass er weiß, dass der wahre King jetzt nach Cleveland gekommen ist und dass er sich da erstmal ein bisschen einfügen muss. Ich denke auch, die werden sich halt alle nach LeBron ausrichten und dann wird sich der Rest dann fügen. Bei meiner Player to Watch, wenn du sonst nichts auf dem Zettel hast, würde ich direkt damit weitermachen. Ja. Und meiner Player to Watch ist Kevin Love. Ich bin ehrlich mal gespannt, wer in 6 Jahren NBA sein Team nicht einmal in die Playoffs führt, auch wenn es der stärkere Westen ist. Der muss jetzt tatsächlich echt mal zeigen. Ich bin mal gespannt, wie er in dem System spielen wird. Du wirst weder auf seinen Rebound noch auf seine Schüsse von draußen verzichten wollen. Beides wird aber mit dem Kader wahrscheinlich nicht gehen. Ich meine, die können halt nicht Beyond the Arc irgendwie Kevin Love, Kyrie, Mike Miller und potenziell Ray Allen stellen und Dion Waiters auch noch. Verteidigt keiner. Ganz genau. Insofern, ich bin mal gespannt, wie viel von diesem Stretch-4-Begriff er irgendwie für sich nutzen wird oder ob er tatsächlich benötigt wird, weil denen halt die Alternativen fehlen, wirklich nur Low-Post zu spielen. Deswegen glaube ich, dass seine Stats ein bisschen runtergehen werden. Das, wir hatten die Tage mal drüber gesprochen, dass so ähnlich wird wie bei Chris Bosh. Insofern, ja, mein Player to watch auf jeden Fall Kevin Love. Ich bin gespannt, was er aus seiner neuen Star-Rolle jetzt macht, weil ganz ehrlich, die Ausreden gibt es nicht mehr. Sind du vorbei. Spielst halt nicht mehr mit Rubio und Pekovic zusammen, du spielst jetzt mit dem King, ne? Ja. Ja, das, da wird sich einiges zeigen, auch was so die Einstellung von den Jungs betrifft. Wir schaffen die es wirklich an einem Strang zu reißen, aber dann müssen wir uns auch wieder sagen, die spielen im Osten. Mhm. Da kannst du nicht so viel falsch machen. Aber in den Playoffs kommt es dann eben drauf an, ne? Wenn er dann mal in die Playoffs kommt. Das denke ich auch. Ja, ich denke, das sollte er dieses Jahr schaffen. Ja, auf jeden Fall. Ja, mein Player to watch, Dion Waiters. Ich bin wirklich gespannt, wie er ohne Ball klarkommt, ob er sich wie letztes Jahr schon mit Irving wieder irgendwelche Wortgefechte oder vielleicht sogar Faustkämpfe liefert. Da gab es ja letztes Jahr auch Berichte. Die beiden sind sich halt gar nicht grün. Ja, hält er sein Ego zurück? Wenn ja, glaube ich, kann der Junge seine Karriere einen ziemlichen Push geben. Wenn nicht, sehe ich da ehrlich gesagt recht schwarz. Man kann auch sagen, Player to watch, auch wenn er kein Player ist, Coach Blatt. Wie viel darf er machen? Wie viel Vertrauensvorsprung hat er bekommen? Er ist in der NBA ein unbeschriebenes Blatt, man weiß das. Hat einiges gewonnen, Euroleague, in Israel so gut wie alles. Die letzten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen. Aber man kennt das, wenn Trainer oder auch Spieler rüberkommen, dann muss man sich erstmal den Respekt verdienen. Mal schauen. Ja, ich glaube, wie wir es gerade schon gesagt haben, kein anderes Team in der NBA wird wahrscheinlich diese Saison so viele Egos auf dem Platz haben. Da musst du als Rookie-Coach halt erstmal mit umgehen können, ne? Ja. Na gut, kommen wir zur Wette. Mhm. Was hast du da? Meine Wette ist Kevin Love und unter 18 Punkten, unter 10 Rebounds. Book it! Ich glaube, die Stats werden halt richtig hart nach unten gehen. Gerade wenn er sich die Bälle mit LeBron, mit Kyrie, mit Waiters, mit allen teilen muss. Für mich ist das ein Entweder-Oder. Entweder du scorest, weil sie ihn als Stretch vorbenutzen, dann ist er aber nicht unterm Korb, dann gehen seine Rebounds runter. Insofern 18 und 9 ist meine Ansage für Love. Also in meinem Mund schmecke ich das Altbier schon, weil es wird sich auf jeden Fall jemand verletzen, unter anderem auch, wenn ich es nicht mir wünsche, aber es wird so sein, dass Kyrie Irving auch einiges an Spielen verpassen wird, meiner Ansicht nach. Deshalb werden sie darauf angewiesen sein, dass Love mindestens 20-10 hinlegt und ich bin auch davon überzeugt, dass er es schafft. Also, da bin ich auf jeden Fall dabei. Eingeschlagen. Mein Vorschlag an dich ist, dass Love, Varejao und Irving eben zusammen insgesamt mindestens 50 Spiele in der Saison verpassen. Also 20-10, insgesamt muss 50 Spiele. Ja. Ja, okay. Oder du nimmst halt 50 nur von Varejao. Ich wollte gerade sagen, für mich kannst du Love da rausnehmen. Ich hätte die Wette auch angenommen, wenn du Varejao und Kyrie gemacht hast. Aber die. Also du musst sagen, dass sie weniger spielen. Ja, ja. Nee. Dann machen wir 60 draus. Wenn wir 60 draus machen, bin ich am Start. Alles klar. Gut. Machen wir 60 draus. Gebongt. Gut, kommen wir zu den Pistons. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen im Hinblick auf die Uhr, weil ich glaube, die nächsten Teams, vielleicht bis auf Indiana, da ist nicht ganz so viel passiert in der Offseason. Ich glaube, das schaffen wir. Denke ich auch. Die Pistons letztes Jahr, ziemliche Saison zum Vergessen. Ein Record war 29-53, 11. Platz im Osten. Man hat gesehen, Smith und Monroe plus Drummond plus Jennings sogar, keine Offensive, kein Ball-Movement. Die dümmste Starting Five der Liga. Ja, also man erkennt kein Offensivschema, deshalb haben die Pistons da ein bisschen was getan, haben vor allem sich einen neuen Coach geholt. Stan Van Gundy ist wieder in der Liga nach einer kleinen Auszeit. Ich glaube, da freuen wir uns drüber, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ein bisschen in der Felix Magath-Rolle, ne? Also Narrenfreiheit vom Allerfeinsten, vom Management bis, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Rolle er jetzt offiziell alles innehat. Ja. Aber ich glaube, er ist so ein Mix aus GM und Coach und allem drum und dran. Steht und fällt mit ihm das ganze Ding, aber ich glaube, von den Leuten, die auf dem Markt waren, hätten sie sich wahrscheinlich keinen besseren holen können. Von den Leuten, die auf dem Markt waren und potenziell bereit sind, nach Detroit zu gehen. Ja. Insofern, freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, ob er so ein bisschen das Orlando-System spielen lässt, wie damals mit Dwight Howard, halt irgendwie einen guten Big Man unterm Korb, die Pille rauskicken. Da bin ich aber bei Detroit noch nicht ganz so überzeugt, wer dann da draußen tatsächlich stehen soll und die Dinger netzt. Von Brandon Jennings halte ich persönlich nicht so viel. Jody Meeks haben sie dazu bekommen, der kann da vielleicht ein bisschen helfen. Ja, auf jeden Fall. Aber spätestens jetzt, dass seit Charlie V weg ist, bin ich mal, ja, ich traue den Pistons nach wie vor echt nicht viel zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, dass die Kombo mit den drei Jungs von Forward bis zur Five, dass sie nicht funktioniert. Ja. Die werden sich spätestens in der nächsten Offseason entscheiden müssen, um wen sie bauen. Wenn sie nicht ganz blind sind, ist es Drummond, aber den Jay Smooth-Vertrag, den muss halt erstmal loswerden, ne? Sacramento hat letztes Jahr angeboten, Jay Smooth zu nehmen, für nichts. Ja. Detroit hat es abgelehnt, aber ich glaube, sie haben es sich überlegt. Bisschen schade. Also der Mann hat natürlich Potenzial, aber den kannst du nicht auf der 3 spielen lassen, wenn er meint, er könnte Dreier werfen. Mit was? 25% Quote. Ja, klar, brauchen wir nicht drüber reden. Zwei interessante Sachen natürlich schon noch passiert. Greg Monroe tatsächlich nur die ein Jahr 5 Millionen Qualifying Offer. Niemand wollte ihn anscheinend oder wollte Geld auf den Tisch legen und war bereit, das zu zahlen, was er eigentlich wert ist. Durchaus variabler Big Man. Ich glaube, wir wissen alle, dass er spielen kann. Meinst du, das wird Chemistry-Issues geben? Ich glaube, die müssen ihn schnell unter Vertrag nehmen, oder? Weil sonst wird es ein bisschen brenzlig. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass er die Saison bei Detroit nicht zu Ende spielt. Ich glaube, vorher gibt es irgendeinen Trade, weil ich meine, mit nichts rausgehen für den Jungen, dafür hat er dann doch zu großes Potenzial, als dass du dir das durch die Lappen gehen lässt. Ja, ich bin mal gespannt. Also Drummond baust du deine Zukunft auf, Jay Smooth kriegst du so einfach nicht getradet. Insofern glaube ich, dass sie Monroe noch vor der Februar-Deadline abgeben werden. Ja, oder du spielst einfach mal ein bisschen variabler und setzt einen von denen auf die Bank vorher, Monroe oder Smith, sodass du immer wechselst und du Smallball spielst mit Smith auf der 4 und Monroe auf der 5, wenn Drummond mal sitzt. Da erwarte ich einiges von Stan the Man, da ein bisschen Coaching-Wind reinzubringen, neuen frischen Wind. Die zweite Frage wäre halt, ob sich tatsächlich Drummond mal einen Move noch antrainieren könnte. Man hat gesehen, dass Dwight Howard das in Orlando nicht konnte zu der Zeit von Van Gundy. Wenn er es denn machen könnte, viel Konjunktiv, du hörst es schon, aber dann wäre er ein sehr, sehr dominanter Big Man, der er ja eigentlich jetzt schon ist. Ohne Moves. Und das glaube ich auch. Und aktuell hat er auch noch so ein bisschen das DeAndre Jordan-Problem. Du kannst ihn halt nicht im vierten Viertel spielen lassen. Ne? Solange er Freiwürfe wie Pflastersteine wirft, musst du halt gucken, ob der dann tatsächlich auf Smallball switcht, wenn es dann um die Wurst geht. Ne? Insofern, das muss er auf jeden Fall noch ändern. In der Offense muss er ganz viel machen. Trotzdem ist er auf jeden Fall mein Player to watch. Ich glaube, ist der Spieler in dem Kader mit der größten Upside auf jeden Fall. Ich glaube, wenn er tatsächlich offensiv, ich glaube, defensiv ist er auf einem guten Weg. Offensiv muss er noch echt viel machen. Ich glaube, wenn er das hinkriegt, dann wird er in den nächsten Jahren auf einer der dominantesten Big Men in der Liga sein, auf jeden Fall. Ja, mein Player to watch ist tatsächlich Stan Van Gundy. Welche Matchups wird er aufs Feld bringen? Wie bringt er Monroe offensiv ins Spiel ein? Ja. Lässt er schneller spielen? Die Truppe kann eigentlich schnell spielen, sollte es auch. Letztes Jahr einer der langsamsten Mannschaften der ganzen Liga. Mhm. Ich hoffe, dass sich da ein bisschen was verändern wird. Also ich weiß nicht, mein Ausblick ist nicht so ganz so positiv. Detroit kann zwar mitspielen im schwachen Osten um einen Playoff-Platz als Achter, meiner Ansicht nach. Ich glaube aber, realistischer ist, dass sie in die Lottery gehen. Meiner Ansicht nach ist nicht mehr mit dem Kader zu holen. 36-46. Sind wir relativ gleich auf. Ich bin bei 35-47. Ich glaube, eine kleine Veränderung zum letzten Jahr gibt's, weil das Coaching einfach besser wird, weil sich Drummond noch ein bisschen weiterentwickelt. Und wenn du es hinkriegst, dass Jay Smooth sich die Hälfte seiner Lustwürfe nimmt, die er sich im letzten Jahr genommen hat, dann glaube ich, soll es für 6 Spiele mehr reichen. Das wird aber mit Sicherheit nicht reichen, um in die Playoffs zu kommen. Das glaube ich auch. Ja, kommen wir direkt zu meiner Wette dann, nämlich Jay Smooth versteht zwar weiterhin nichts von Shot Selection, bringt aber trotzdem insgesamt addierte 15 Rebounds, Assists, Steals und Blocks, also alles addiert, zum Beispiel 8 Rebounds, 4 Assists, 1,5 Steals, 1,5 Blocks. Nee, da liegt er drunter. Ich glaube, aus der Dreier-Rotation der Big Man ist er derjenige, der am wenigsten spielen wird, ehrlich gesagt. Insofern gehe ich mit, da liegt er auf jeden Fall drunter. Gut, die Wette gilt auf jeden Fall auch, wenn er getradet wird. Ja, meine Wette, die ich dir anbiete, war mein Player to watch. Ich habe gerade 5 Minuten lang drüber geredet, wie der Junge sich entwickeln wird. Ich glaube, Drummond wird nochmal zulegen und ich glaube, dass er der stärkste Rebounder der Liga wird und insofern plus 14,5 Rebounds. Ich glaube auch, dass er sich in der Defense bei Stan Van Gundy noch den ein oder anderen Tipp holt, insofern auch plus 2 Blocks. Seine Offensive Skills kann ich noch nicht bewerten, will ich noch nicht bewerten, aber in der Defense wird es auf jeden Fall an die 15 Rebounds und 2 Blocks reichen. Insofern auf jeden Fall mit in der Conversation zum Defensive Player of the Year. Das sind ja schon Rodman'sche Zahlen hier. Ja, Mann, ja, ich glaube, der Junge, der kann das. Ohne Spaß. Okay, ich nehm's an. Also ich würde es mir wünschen, ich guck dem Jungen gerne 15 und 2. Okay. Count me in. 15 und 2. So, 2 haben wir noch. Nächstes Team, ach so, doch, Prediction haben wir gemacht. Nächstes Team, Pacers. Die Indiana, genau. Ja. Gut, das Schlimmste, Wichtigste oder das, was das Team am meisten beeinflusst, beeinflussen wird in der nächsten Saison, was passiert ist, ist die Verletzung von Paul George. Ich glaube, da habt ihr in den letzten Wochen und Monaten reichlich drüber gelesen. Die sich's angetan haben, haben das Video auch gesehen. Der Junge ist für die Saison raus, zumindest für einen Großteil der Saison. Und wenn sie schlau sind, dann bringen sie ihn gar nicht mehr wieder. Ich glaube, es ist schon klar, dass er nicht kommt, glaube ich. Ja? Mhm. Ja, insofern, es wäre auch blödsinnig um den Jungen, du hast ihm halt letztes Jahr den Max-Vertrag gegeben oder vor, ja, letztes Jahr, insofern lass den in Ruhe wiederkommen, du hast bei Rose gesehen, wenn sich jemand nicht wohlfühlt, wenn er im Kopf noch nicht dabei ist, dann bringt das auch nichts, insofern glaube ich, Paul George kannst halt rausnehmen aus dem Kader für dieses Jahr. Der einzige richtig große Verlust anderweitig ist halt Lance. Ne? Lance will make him dance. Lance make him dance gibt's halt in Indiana nicht mehr, sondern zukünftig in Charlotte. Womit ich direkt bei der beim größten Problem des Teams bin, ich habe keine Ahnung, wer da das Ding in den Korb hauen soll. Ne? Ja. Da fehlen dir halt mal mit den beiden Jungs, die jetzt weg sind, also Lance ist weg und George ist verletzt, fehlen dir halt mal 40 Punkte. Ja, letztes Jahr mit 96,7 Punkten pro Spiel, schon einer der langsamsten Teams der Liga. Die Offense war in der zweiten Hälfte nach dem All-Star-Game eigentlich absolut grauenhaft. Ich stimme dir da absolut zu. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die Offseason absolut grauenhaft. Hätte nicht schlechter sein können. Ja. Lance nicht gesigned für einen recht überschaubaren Preis. Ich glaube 3 Jahre, 27 Millionen. Ja, und am Ende ging es halt echt um wenig Kohle, die dazwischen lag. Ich glaube, das war mehr so ein Ego-Ding mit Bird, dass er gesagt hat, hey, entweder spielst du hier nochmal einen Regen. Ja, aber war auch schlecht, ne? Gepokert. Also die haben dann ihm direkt vor die Nase, ich glaube, das war sogar bevor Stevenson weggegangen ist, CJ Miles einen Kontrakt gegeben. 4 Jahre, 18 Millionen, absolut überbezahlt. Wenn du da denkst, Stevenson hat 3 und was 28 bekommen, 27. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Da hat Larry Bird, Larry Legend, einiges an Scheiße gebaut dieses Jahr. Und ich glaube, das wird eine Saison zum Vergessen. Du hast es schon gesagt, meiner Ansicht nach, das Beste, was sie machen können, tradet Hibbert, meiner Ansicht nach. Holt ein paar junge Leute, holt euch ein paar Talente und guckt, dass ihr die Leute entwickelt. Weil, wenn ich mir den Kader anschaue, da ist nicht wirklich was, was Hoffnung macht. Also klar, du hast West und Scola, die bringen ehrliche Defense und bringen dir ein paar Punkte, aber damit kommst du nicht weiter. Ne? Die machen halt ihr Ding, was sie seit 10 Jahren in der Liga machen. Genau das gleiche mit George Hill. Das sind keine Spieler, die jetzt irgendwie sagen, okay, wenn die beiden Jungs jetzt ausgefallen sind oder PG ausgefallen ist, dann mache ich jetzt hier die 20 Punkte im Spiel. Ja. Ja. Insofern, ja, Trade Roy Hibbert habe ich mir auch aufgeschrieben. Das Ding ist halt, was willst du für den kriegen, ne? Nach den Playoffs letztes Jahr. Ich glaube, es gab vielleicht noch nie, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, einen All-Star, der danach in den darauffolgenden Playoffs so gechoked hat wie Roy Hibbert letztes Jahr. Wenn man gefühlt 7,60 Meter groß ist, kann man nicht 3 Rebounds pro Spiel averagen. Ja. Ja, mein Player to watch, weil ehrlich gesagt einen anderen, der mich überraschen könnte mit irgendeiner Leistungssteigerung oder krassem Leistungsabfall, hat das Team nicht. Insofern ist das wahrscheinlich die einzige Option, zu gucken, was du für den Jungen kriegst. Und den irgendwie so weit wieder aufzubauen, dass er seine 10-10 vielleicht wieder bis Februar macht und dass irgendein Team hoffentlich nicht die Knicks interessiert werden. Ja, also ich habe mich sehr schwer getan, Player to Watch zu finden, weil ich glaube, es wird sehr eklig sein, die Pacers sich überhaupt anzuschauen. So sehr wir auch die NBA lieben, das wird ein ziemliches Gerangel, überhaupt mal zu 80 Punkten zu kommen, jedes Spiel. Mal sehen. Chris Copeland habe ich immer mal aufgeschrieben, der wird sicherlich viel mehr Spielzeit bekommen. Zwangsweise. Die letzten seit er rübergekommen ist von den Knicks, hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Jetzt wird er zeigen müssen, ob er auch Defense spielen kann, ballern kann er. Ja. Wird auch müssen. Mal sehen. Aber ich glaube nicht, dass da wirklich eine Veränderung führt. Wo siehst du sie vom Record? In der Vollständigkeit halber letztes Jahr 56-26. Das ist nicht mehr drin. Ich nehme 20 Spiele runter, 36-46. Ich glaube, wenn die Jungs, wie wir gesagt haben, David West, George Hill, wenn die alle ihre Arbeit machen, dann wirst du deine 36 Siege irgendwie auf die Reihe kriegen können. Das wird aber nicht oder wenn nur ganz knapp für die Playoffs reichen. Und selbst wenn sie es in die Playoffs schaffen, ist in der ersten Runde egal, gegen wen Feierabend. Insofern, ich habe wirklich keine Ahnung, wer da scoren soll. Offense wins games, Defense wins championships, sagt man so schön. Dementsprechend wird Indiana sehr, sehr wenig Spiele gewinnen, weil sie keine Offense haben. Mein Tipp ist sogar noch darunter, 33-49. Indiana geht in Rebuild oder muss es auf jeden Fall tun. Wenn sie es nicht machen, dann ist es doof. Deine Wette? Wir haben jetzt ein paar Mal erwähnt, dass die Jungs nicht scoren können. Deswegen ist das meine Saisonwette an dich. 96 Punkte im letzten Jahr. Da war Lance dabei, da war PG dabei. Da hat Hibbert im Zweifel nicht so scheiße gespielt, wie er es in der zweiten Hälfte getan hat. Ich gehe 8 Punkte runter in den Points per Game fürs ganze Spiel. Ich glaube, Indiana wird eins der Low-Scoring-Teams in der Liga sein, wenn nicht sogar das schlechteste, und gibt dir unter 88 Punkte pro Spiel. Das ist krass. Ich guck gerade mal auf die Tabelle. Letztes Jahr war Utah tatsächlich das langsamste Team oder das schlechteste scorendste Team mit 95. Das wäre schon ein ziemlicher Drop-off. Ich glaube schon, dass sie sehr viele Schwierigkeiten haben werden zu scoren, aber unter 90 ein Team, ich glaube nicht, da kriegen sie schon irgendwelche Leute, die Punkte machen werden. Ich nehme die Wette an. Alles klar. Meine ist, Indiana verpasst die Playoffs im Osten und Hibbert wird getradet. Das sehe ich ganz genauso. Na gut, das nimmt er nicht an. Alles klar, wir kommen zum letzten Team, gerade im Hinblick auf die Uhr. Vielleicht für euch zur Info, wir versuchen eigentlich die Pods immer so um die 40 Minuten zu halten, 45 Minuten. Ich glaube, wir sind da ein bisschen drüber. Also die Bucks sind zwar nicht so interessant, aber bleibt noch ein bisschen bei uns. Wir sprechen ein bisschen, wie deren Offseason war. Und dann sind wir auch durch mit der Central Division. Die Bucks, letztes Jahr schlechtestes Team im Osten, war nicht so geplant, muss man sagen. Eigentlich 15-67. Eigentlich wollten die Jungs angreifen, hatten ein paar Leute geholt, OJ Mayo etc. Ist nicht ganz so aufgegangen. Absolute Katastrophensaison. Larry Sanders gibt sich erst einen Barfight, auch dann Marihuana. Absolute Katastrophe. Was denkst du über die Bucks? Ich bin gespannt, ob Jabari Parker schon in den ersten 2-3 Jahren das sein kann, was man von ihm erhofft. Also ich glaube schon, dass er einer aus einem starken Draft-Jahrgang einer mit der besten Rookies ist. Man hat ihm immer so ein bisschen vorher angedichtet, dass er so ein Poor Man's Mellow ist. Bin mal gespannt, welche Rolle da er da in dem Team findet. Ich glaube, die Bucks haben Ultra-Potenzial an jungen Spielern. Ich glaube, da sind echt ein paar Jungs dabei. Wie gesagt, Jabari zum Beispiel, der Greek Freak ist noch am Start, Jared Bayless ist noch nicht so alt. Ich glaube, da sind ein paar Jungs dabei, die echt in den nächsten Jahren ein bisschen für Aufsehen sorgen können. Ich glaube aber, es ist einfach noch zu früh. Ja. Ich glaube, gerade Jabari musste ein bisschen Zeit geben. Er ist auf jeden Fall der Focus Point, wo sie ihr Team drum bilden werden, aber das kannst du im ersten Jahr halt noch von keinem erwarten. Antetokounmpo, der Greek Freak, hat eine gute WM gespielt, finde ich. Du siehst halt, dass der Junge verteidigen kann. Ich glaube, das wird auch seine wichtigste Rolle bei den Bucks sein. Aber auch er ist halt blutjung und ich meine, ne? Aber das Team wird Spaß machen, ne? Ja, ganz anders als Indiana. Also ich glaube, das ist so eines der League Pass Teams, die man sich durchaus gerne mal anschauen kann. Ich denke, dass das Team einiges an Promise hat. Das ist das Team, was Indiana sein sollte oder möchte. Sie haben so viele Talente. Brandon Knight könnte man noch erwähnen. John Hansen hat letztes Jahr nicht ganz so gut gespielt. Ich erwarte von ihm recht viel, muss ich sagen. Hat sehr, sehr viel Potenzial vor ihm halt in der Depth Chart eigentlich noch. Erjan Ilyasova, guter Stretch 4 eigentlich auch. Den kannst du aber auch für ein paar Picks, kriegst vielleicht sogar einen First Runner für, wenn du einen Contender tradest. Delfino haben sie abgegeben, ne? Ja, Delfino ist auch die ganze Saison verletzt schon. Ja. Aber gut, also ich bin überzeugt, dass es ein sehr, sehr spaßiges Team sein wird. Man wird sehen, was Jason Kidd als Coach kann. Zwei Second-Rounder abgegeben. Ich glaube, die Brooklyn war ganz happy. Ich habe ihn noch nicht abgeschrieben, aber mal sehen, ob er die jungen Leute disziplinieren kann. OJ Mayo, die haben zu viele Guards und zu viele auf der 3. Die haben, Chris Middleton hat letztes Jahr gut gespielt, Jared Dudley muss man abwarten, haben einen First-Round dafür bekommen. Mhm. Vielleicht wird er gecuttet. Jabari Parker, OJ Mayo, der Greek Freak, da sind zu viele Spieler mit zu wenig Minuten. Ja, das stimmt schon. Es wird sich zeigen, wie du dann halt mit den wenigen Minuten schaffst, die Jungs alle zu entwickeln. Ne? Aber ich bin vor allem auch mal, weil du es gerade angesprochen hast, gespannt auf die Rolle von Jason Kidd. Am Ende hat er sich total mit Brooklyn überworfen, weil er eben diese Stan Van Gundy I'm the Man Nummer da abziehen wollte und der russische Owner Fuck You gesagt hat, dann geh halt. Insofern bin ich mal gespannt, was er daraus macht. Ich in Brooklyn, in seiner ersten Coaching-Station, hat er eigentlich einen Kader gehabt mit mehr oder weniger fertigen Leuten. So ein Anfang 2000er All-Star-Team, wenn du so willst. Und jetzt muss er halt nur mit jungen Leuten arbeiten und gucken, dass er die Jungs entwickelt kriegt. Insofern, ja, wie du sagst, ich glaube, die werden echt Spaß machen, wenn Sanders ein bisschen sein Privatleben in den Griff kriegt, wenn Larry sein Privatleben in den Griff kriegt, wenn Jabari seine erste Saison gut spielt, wenn der Greek Freak noch ein bisschen mehr Defense spielt, als er es ohnehin schon macht, dann glaube ich, wird es ganz cool. Ich glaube, es wird ein bisschen besser als letztes Jahr. Meine Prediction daher wäre 7 Spiele plus auf 22-60. Immer noch katastrophal, wenn du so willst, aber ich glaube, dass das Jahr ist im Grunde scheißegal. Der Verein weiß, dass sie rebuilden und ich glaube, das wird sich die nächsten Jahre auf jeden Fall ändern. Aber ich glaube, es ist einfach noch zu früh dieses Jahr. Ja, auch da sind wir auf einer Wellenlänge. Ich habe es ein bisschen besser mit 26-56. Ich glaube, im Osten und gerade auch zu Hause können sie sich einige Spiele holen. Wenn man überlegt, wie viele Teams tanken oder tanken sollten, jetzt auch im Westen mit den Lakers zum Beispiel. Ich glaube, die werden schon ein paar Spiele gewinnen. Wird Spaß machen, aber im Westen werden die einige Trips haben, wo sie wirklich kommen. Also auf so einer richtigen West Coast Tour mit 7-8 Spielen werden die halt misshandelt. Genau. Aber gut, auch ich, Larry Sanders, Player to Watch, hat ein Bounceback-Jahr, kann er wirklich ein Anker einer wirklich hervorragenden Defense sein, weil die Jungs können alle verteidigen, wenn man mal anguckt, die erste 5. Wenn man jetzt John Hanson reinnimmt statt Ilya Sova, Sanders, Hanson, Parker, Greek Freak und Brandon Knight, ja, da geht was. Deine Wette? Auch Larry Sanders. Larry Sanders kommt trotz oder wegen dem Medical Marihuana wieder klar und markiert mindestens 12 Punkte, 10 Rebounds und 2 Blocks. Boah, hört sich nicht so gut an. Letztes Jahr 7-7. Ja, aber das ist zu viel. Ich, ehrlich gesagt, glaube ich, dass der Junge seinen Peak hatte. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, solange der halt sein Privatleben nicht in den Griff kriegt, gerade auch unter einem Coach wie Kids, ich kann mir nicht vorstellen, dass das was wird mit dem Jungen. Machen wir zwei Bier draus. Alles klar. Ich biete dir an, relativ unspektakulär, aber da ich davon überzeugt bin, ist das meine Wette, Jabari wird Rookie of the Year. Ich glaube, er ist einfach schon fertiger als Wiggins, wenn du den mit in den Vergleich ziehen würdest. Wiggins ist wahrscheinlich der athletische von den beiden, aber ich glaube, der fertigere Basketballspieler ist Jabari und ich glaube, in dem Draftjahrgang, wenn er einigermaßen verletzungsfrei bleiben kann, wird kein Weg an ihm vorbeiführen. Ich glaube, er wird nicht so viel spielen. Die sind sehr tief, haben einige Leute, wenn er gegen die Rookie Wall schlägt, dann wird man das sehen in der Rotation, dann wird er weniger Minuten bekommen. Das sieht ganz anders aus in Philly, wo die Jungs einfach nur Spiele verlieren wollen und da wird jemand anderes, nämlich Wiggins Rookie of the Year, meiner Ansicht nach. Ich glaube, da wirst du einiges an... In Minnesota. Minnesota, meine ich, sorry. Ja. Also ich würde sagen, ich nehme die Wette an, ja. Lecker, schmeckt. Damit sind wir durch mit den Teams. Ja, top. Wie gesagt, bisschen länger gedauert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir freuen uns über Feedback. Checkt unsere Facebook-Page. Ganz genau. Geht mal bei uns auf die Homepage. Wir haben da noch ein paar andere Sachen für euch aufbereitet. Und spread the word. Genau. Wir würden uns freuen. Schaltet wieder ein. Wenn ihr Bock habt, nächste Woche machen wir weiter mit der Atlantic. Und dann fackeln wir eine Division nach der anderen ab. From downtown. Reingehauen. Ciao.